In einem Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuche, das bürgerliche Gesetzbuch des Deutschen Reiches nebst Einführungsgesetz Freiburg 1900, übt Lehmkuhl vom Standpunkte des göttlichen und kirchlichen Rechtes aus eingehende Kritik an Deutschlands vornehmster Gesetzsammlung und erklärt sie mit Rücksicht auf die Hegemonie der Kirche über den Staat in vielen Punkten für unannehmbar. Weil das bürgerliche Recht und das natürliche und kirchliche Recht in mehreren Punkten auseinandergehen, so kann der Katholik im Gewissen nicht all der Rechte sich bedienen, welche das bürgerliche Gesetzbuch den Staatsbürgern beilegt. Der Seelsorger und Beichtvater muss unter gegebenen Umständen eine Pflicht auflegen, welche das bürgerliche Recht nicht aufstellt. Diese Mobilmachung der Seelsorger und katholischen Juristen, man denke an den Verein katholischer Juristen, gegen das bürgerliche Gesetzbuch hat weiteste Verbreitung gefunden, denn schon im Jahre 1900 lag die 5. Auflage des Lehmkuhlschen Kommentars vor. Näheres über das Verdikt Lehmkuhls in meinem Buche Moderner Staat und Römische Kirche, Berlin 1906, Seite 80 bis 88. In seiner Moraltheologie schreibt Lehmkuhl: Es ist offenbar, dass ein auf bürgerliche Gesetze und Konstitutionen abgegebener Eid niemals verbindlich sein kann in Bezug auf Gesetze, die dem göttlichen oder kirchlichen Rechte zuwider sind. Ja, wenn zur Zeit, da der Eid gefordert wird, zwischen Staat und Kirche Streit besteht und Staatsgesetze erlassen oder betont werden, die gegen Gott und die Kirche gerichtet sind, so ist es nicht erlaubt, ohne hinzugefügte Verwahrung und Ausschließung dieser Gesetze zu schwören. Sind aber diese kirchenfeindlichen Gesetze gleichsam begraben in den Gesetzbüchern, obwohl sie nicht ausdrücklich vom Staate als ungültig erklärt worden sind, dann ist es nicht nötig, solche Verwahrungen ausdrücklich hinzuzufügen, da derjenige, der den Eid entgegennimmt, vernünftigerweise den Sinn des Eides so verstehen muss, dass er sich nur auf gültige Gesetze erstreckt. Dasselbe lehren für Amerika Kenrick und Sabetti, auch Jesuiten. Das Gleiche ist zu sagen über jeden Treueid und über den militärischen Fahneneid. Auch sie müssen unter den gewöhnlichen Umständen aufgefasst werden. Wird also einem Soldaten etwas befohlen, was so wahrscheinlich ungerecht ist, dass er den Gehorsam verweigern kann, oder wenn er durch die Schuld seines Offiziers solchen Gefahren für sein Seelenheil ausgesetzt wird, dass er eher aus dem Militärdienst desertieren müsste, als in der nächsten Gelegenheit zur Sünde bleiben? So steht die Eidesverpflichtung nicht entgegen, dass er dem Soldatenstande Lebewohl sagen kann, ja unter Umständen muss. Ja, wenn jemand zum Soldat werden gezwungen wird, also in allen Staaten mit Militärzwang, so ist zuzusehen, ob der Zwang ein gerechter oder ob der Eid nicht wegen des ungerechten Zwanges nichtig war oder ob ein gewichtiger Grund, sei es zur Mentalrestriktion, sei es zur Verstellung beim Eide, angetrieben hat. Die Verpflichtung des Eides, das heißt jedes Eides, kann unmittelbar gelöst werden durch die kirchliche Autorität, nämlich durch die Gewalt des Papstes und der Bischöfe und durch andere, gemäß dem päpstlichen Willen rechtmäßig Delegierte. Theologica Moralis, Band 1, Seite 411, 421, 423. Das Stärkste an Missachtung staatlicher Gesetze und staatlicher Autorität bietet aber der Jesuit Lehmkuhl in seinem Gewissensfällen. Der durch kirchenpolitische Gesetze aus seinem Vaterlande verbannte Priester Remigius kommt dennoch häufig verkleidet zurück, auch der Erholung wegen, übt geistliche Funktionen aus und freut sich dabei, dass er ungestraft die Gesetze verletzt. Als dies der Beamte Paulus, ein gottesfürchtiger Katholik, erfährt, lässt er es zwar unbeachtet, nimmt aber doch erstaunt daran Ärgernis, dass Remigius von der legitimen Gewalt erlassene Gesetze nicht beobachtet, und durch einen Freund lässt er ihn bitten, es in der Folge zu unterlassen, damit er nicht, wenn er bei ihm angezeigt wird, ihn nach Amt und Gewissen bestrafen müsse. Remigius lässt ihm scherzhaft antworten: Er fürchte weder Gesetze noch Strafen. Werde ihm Strafe auferlegt, so habe er einen Schlüssel zur Verfügung, womit er den Geldschrank des Paulus öffnen könne, um ihm das Geld zur Begleichung der Strafe zu entnehmen. Werde er zu Gefängnis verurteilt, so habe er Arme und Waffen, womit er sich verteidige. Es fragt sich, erstens, was ist von jenen Gesetzen und Strafen zu halten? Zweitens, hat Remigius Recht gehandelt oder hat Paulus mit Recht Ärgernis genommen? Drittens, darf Remigius, was er im Scherze angedroht hat, im Ernste ausführen? Ich antworte zur ersten Frage. Daraus, dass solche Gesetze ausgegangen sind von der gesetzgeberischen Gewalt, folgt noch nicht, dass es wahre Gesetze sind. Sonst müsste man auch die diokletianischen Erlasse gegen die Christen wahre Gesetze nennen. Schon oben wurde gesagt, dass nach der Lehre des heiligen Thomas von Aquin zum Wesen und Begriff eines Gesetzes gehört, dass es eine Anordnung der Vernunft sein, von demjenigen ausgehen muss, dem die Sorge für die Gemeinschaft obliegt, und dass es promulgiert sein muss. Wenn auch nur eines hiervon fehlt, so ist das, was als Gesetz ausgegeben wird, kein Gesetz. Im Zweifel spricht die Vermutung für den legitimen Gesetzgeber. Bei den in Frage stehenden Gesetzen fehlt aber von den angeführten das meiste, nicht nur eines. Sie sind in Wirklichkeit und Wahrheit keine Anordnung der Vernunft, denn aus mehrfachen Gründen sind sie nicht gerecht, weil sie das höher stehende Recht der Kirche, das Recht des Priesters, das Recht des katholischen Volkes verletzen, ja vielleicht versuchen sie sogar den Priester zu unehrenhaften und unerlaubten anzuhalten. Sie ergehen nicht von demjenigen, dem die Sorge für die Gemeinschaft obliegt, also nicht von der rechtmäßigen Gewalt. Denn die Sorge für die religiösen Dinge und für die religiöse Gemeinschaft obliegt nicht dem Staate. Somit ist hier die legitime Autorität noch weniger vorhanden, als wenn die französische Regierung Gesetze machen wollte für das Deutsche Reich. Wenn die Gesetze als Prohibitivgesetze nichtig sind, so wird auch die durch sie verhängte Strafe nicht rechtmäßig verhängt, sondern sie ist ungerecht, das heißt, diese Gesetze sind auch als Strafgesetze ungültig und nichtig. Ich antworte zur zweiten Frage. Remigius hat sich keiner Gesetzesverletzung schuldig gemacht, denn ein nichtiges Gesetz ist kein Gesetz. Ob er also der Erholung wegen oder um anderen geistige Hilfe zu bringen in sein Vaterland zurückkehrte, eine Gesetzesverletzung war nicht vorhanden. Seine Freude über die nicht gezahlte Strafe ist also eine völlig einwandfreie, umso mehr, als auch die Freude über Verletzung dieser in sich nichtigen Gesetze nicht sittlich fehlerhaft ist. Das Ärgernis des Paulus ist also nicht begründet. Auch ist für gewöhnlich eine solche Handlungsweise wie die des Remigius für Katholiken nicht Gegenstand des Ärgernisses, sondern der Erbauung. Wenn Paulus das, was auch ungebildete Menschen verstehen, wegen seiner falschen Bildung nicht versteht, so ist er eines Besseren zu belehren. Paulus droht ungerechterweise die Strafen an. Bisher hat er recht gehandelt, indem er die Sache übersieht, weil es nicht nur keine Pflicht, sondern sogar unerlaubt ist, ein ungerechtes Gesetz auszuführen. Er kann aber den Remigius mahnen und bitten, dass er, wenn möglich, das Zurückkommen unterlässt oder vorsichtig handelt, damit er, Paulus, nicht in Schwierigkeiten gerät.